Nummer 5. Interviews. Ein typischer Besuch. Wie verläuft ein typischer Besuch? Wie kann ein Besuchsprogramm aussehen? Ein typischer Besuch verläuft folgendermaßen. Der Besucher wird empfangen. Er bekommt Kaffee, vielleicht auch Gebäck. Wir reden immer erst kurz über die Firma hier selbst. Wir stellen die eigene Firma vor und zeigen dann unsere Produktion, unsere Anlage, was auch meistens das Interesse dieser Leute ist, wenn die uns besuchen.